Friedrich Kittler ist in der Germanistenzunft und man kann sagen weit und vor allem auch darüber hinaus bekannt geworden durch seine Habilschrift Aufschreibesysteme 1800-1900, die nunmehr in dritter Auflage im Finck Verlag erscheint. Es folgten, um nur einige der Publikationen zu nennen, das Buch Grammophonfilm Typewriter, Draculas Vermächtnis und in jüngerer Zeit Publikationen, in denen das Augenmerk nicht mehr auf den alphabetischen, sondern auf den numerischen und algebraischen Aufzeichensystemen, den sogenannten neuen Medien, liegt. All dies sind Versuche einer technologischen Fundierung dessen, was immer noch als Geisteswissenschaft bezeichnet wird. Friedrich Kittler, der uns gleich anschließend halb technisch in die Computergrafik einführen wird, lehrt an der Humboldt-Universität zu Berlin am Lehrstuhl für Ästhetik und Geschichte der Medien. Meine Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank für diese präzise Einführung. Halbtechnisch soll heißen in dieser Computergrafik-Einführung, dass ich Sie nicht mit den Algorithmen als Formeln selbst behellige, sondern versuchen werde, diese trockene Materie vielleicht doch so zu präsentieren, dass alle ungefähr ein Know-how-Gefühl bekommen und diejenigen, die C oder Pascal können, dann auch zu Hause hingehen könnten und einige Computergrafiken zum Laufen bringen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich wirklich über Bildererzeugung und Bilderanalyse sprechen möchte und justament deshalb nicht zeigen möchte, wie Bilder aussehen oder wie Computerbilder aussehen. Ich hoffe, das wissen Sie alle, wie Bilder aussehen, deshalb werden hier keine erscheinen und bin auch sehr dankbar, dass mein Bild nicht erscheint. Diese dead old white men müssen ja nicht immer gezeigt werden. Und die letzte Entschuldigung, ich beginne absichtlich mit Trivialitäten. Ich fürchte, das ist oft diese Dummheit entsteht einfach, wenn man versucht, über etwas zu reden, was eigentlich nicht richtig der Rede sich anschmiegt, seien es erstens die Bilder oder seien es zweitens die Gleichungssysteme, aus denen die Computerbilder hervorgehen. Ich beginne also mit folgenden dummen Statements. Computerbilder sind der Output von Computergrafik. Computergrafiken sind Softwareprogramme, die, wenn sie auf einer geeigneten Hardware laufen, etwas zu sehen geben und nicht bloß etwas zu lesen. Auf den ersten Blick kennen wir das alle. Auf den ersten Blick bildet das, was die Augen auf dem Bildschirm erblicken, eine optische Wahrnehmung wie jede andere auch. Und seitdem die Kunstwissenschaft jüngst die allgemeinere Frage, was ist ein Bild, gelernt hat, darf eine Anschlussfrage auf das Was-Sein von Computerbildern gehen. Ich denke an Gottfried Böhm und an Bredekamps These, dass Museen und Wunderkammern, Künste und Techniken demselben Dispositiv aufruhen. Meine halbtechnische Einführung in die Computergrafik allerdings wird und kann nur eine halbe Antwort geben. Eine Antwort, die vor allem den eigentlich notwendigen Vergleich zwischen den Tafelbildern Europas und den Computerbildern, zwischen den subtraktiven und additiven Farbgemischen unterlässt. Nach dieser Weglassung ist ein Computerbild eine zweidimensionale additive Mischung aus drei Grundfarben, die sich im Rahmen eines Monitorgehäuses oder im Paraergon mit der Räder eines Monitorgehäuses zeigt. Manchmal, nämlich als grafische Oberfläche neumodischer Betriebssysteme, zeigt es sich minder. Ein andermal, nämlich als Bild im emphatischen Wortsinn, zeigt es sich etwas mehr. Aber wie auch immer, die Generation von 1989 neigt vermutlich zum Milliarden-Dollar unterstützten Trugschluss. Computer und Computergrafik seien ein und dasselbe. Nur alt gewordene Hacker bewahren noch als Gedächtnisspur, dass das nicht immer so war. Es gab Zeiten, als die Computermonitore weiße Punkte auf einem amberfarbigen oder grünen Hintergrund zeigten, wie um ihre Benutzer daran zu erinnern, dass diese Bilder technikgeschichtlich nicht etwa vom Fernsehen abstammen, sondern vom Kriegsmedium Radar. Radarbildschirme aber müssen die Punkte, die auf ihnen als Indizien anfliegender Feindflugzeuge erscheinen, in jeder Dimension adressieren und das heißt per Mausklick und überhaupt abschießen können. Genau diese Adressierbarkeit hat das Computerbild auch wenn es die Polarkoordinaten von Radarschirmen ersetzt hat durch kartesische Koordinaten, aus diesen Frühwarnsystemen übernommen. Im Gegensatz zum halb analogen, halb digitalen Fernsehen sind daher nicht nur die Zeilen wie beim Fernsehen, sondern auch die Spalten eines Bildes, nicht wie beim Fernsehen, in letzte Elemente aufgelöst. Die Menge dieser letzten Elemente, Alphabet, Zeichen, Stochaja, heißt Pixelmenge und bildet also eine zweidimensionale Matrix, die jedem einzelnen Bildpunkt eine numerisch bestimmte Mischung dieser drei Grundfarben, nämlich Rot, Grün und Blau, zuordnet. Diese Diskretheit oder diese Digitalität, erstens der geometrischen Örter, XY-Koordinaten, und zweitens der chromatischen Werte, RGB-Werte, macht all jene Zauberkunststücke möglich, die die Computergrafik von Film und Fernsehen unterscheiden. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte der optischen Medien möglich, dass Pixel, sagen wir in der 849. Zeile und 721. Spalte, direkt als solches zu adressieren, ohne all seine Vorgänger und Nachfolger dabei durchlaufen zu müssen. Computerbilder sind also in einem Maß, das die Fernsehmacher und die Ethikjournalisten schon heute zittern macht, die Fälschbarkeit selber. Das haben ja Zanetti und Kollegen in die Basler Zeitung bereits als Vorbereitung unseres Symposiums eingerückt. Computerbilder täuschen das Auge, das einzelne Pixel ja nicht mehr voneinander unterscheiden soll können, mit dem Schein oder dem Bild eines Bildes, während die Pixelmenge selbst aufgrund ihrer durchgängigen Adressierbarkeit in Wahrheit die Struktur eines Textes aus lauter Einzelbuchstaben oder Stochaja aufweist. Deshalb und nur deshalb ist es auch kein Problem, Computermonitore vom Textmodus zum Grafikmodus oder umgekehrt umzuschalten. Die zweifache Digitalität, erstens der Örter und zweitens der Farbwerte, schafft aber auch Problemfelder, von denen ich mindestens drei nennen möchte. Erstens lässt sich zeigen, dass die drei Farbkanonen üblicher Farbfernseher oder auch Computermonitore schlichtweg nicht hinreichen, alle physikalisch möglichen Farben zu erzeugen. Experimente, die der Industrie dann allerdings viel zu aufwendig vorkamen, haben vielmehr gezeigt, dass erst 9 Farbkanonen das sichtbare Spektrum einigermaßen annähern könnten. Der sogenannte RGB, Rot-Grün-Blau-Kubus, also diese dreidimensionale Matrix aus diskreten Rot-, Blau- und Grün-Werten, ist einer der üblichen digitalen Kompromisse zwischen Ingenieuren einerseits und Betriebswirten andererseits. Experimente mit 9 Farbkanonen sind gemacht worden und die wenigen Glücklichen, die sie sehen konnten, waren ganz begeistert. Ich gehöre zu ihnen nicht. Zweitens werfen diskrete Matrixen, die zweidimensionale Matrix der geometrischen Örter X und Y, ganz wie die dreidimensionale Matrix der Farbwerte RGB, das grundsätzliche Problem der Abtastrate auf, das sich bei allen digitalen Reproduktionen stellt. Nicht nur die Natur, soweit wir sie denn zu kennen glauben, zerfällt nicht in letzte digitale Elemente, sondern auch die Hypernatur, wie Computermusik oder Computergrafik sie herstellen. Deshalb heißt Digitalisierung für die Wahrnehmung immer auch Verzerrung. Was bei digital gespeicherter Musik als Klirren oder technischer gesagt als Quantisierungsrauschen droht, stört bei Computerbildern als Treppeneffekt oder als Interferenz, als trügerische Unstetigkeit oder umgekehrt als trügerische Stetigkeit. Der Abtasteffekt Nyquists und Shannons zerhackt also nicht nur schön geschwungene Kurven oder Formen zu Bauklötzen, die unter Computergrafikern dann als Manhattan-Block-Geometrie firmieren, weil US-Stadtstraßenplaner ja den rechten Winkel seit jeher über alles lieben, seit der Gründung dieser United States of America. Die Abtastung erzeugt vielmehr stetige und daher ins Auge fallende Formen, auch dort, wo die stetigen Formen so wenig hingehören wie Morgensterns Huhn in seiner Bahnhofshalle. Und drittens schließlich bereitet die Digitalität der Computergrafik ein Problem, das der Computermusik vollkommen abgeht. Und das rührt an den Grundunterschied zwischen einer eindimensionalen und einer zweidimensionalen Signalverarbeitung. Eindimensionale Signalverarbeitung idealisiert Musik, wenn man Stereoeffekte und dergleichen wegdenkt. Zweidimensional alle Bilder. In einem Aufsatz über Time Axis Manipulation, dessen Lektüre ich bei einigen unter Ihnen noch immer leise erhoffe, habe ich der eins zu zeigen versucht, welche Spielräume musikalisch die Tatsache aufmacht, dass digitales Sampling jede musikalische Folge in drei aus Giuseppe Peanos Theorie der natürlichen Zahlen bekannte Elemente zerlegt. Es gibt erstens ein Ereignis als einen Millisekundenzustand, es gibt zweitens seine unmittelbaren Vorgänger und drittens seine Nachfolger. Und Nachfolger ist justament dies, was Giuseppe Peano 1896, glaube ich, als Grundbegriff für die Konstruktion der natürlichen Zahlen eingeführt hat, von denen jede Zahl der Nachfolger ihres Vorgängers ist. Die drei musikalischen Elemente, x minus 1, x und x plus 1, lassen sich dann integrieren oder differenzieren, sie lassen sich vertauschen oder verwürfeln, bis der Spielraum moderner E- und U-Musik wahrhaft durchmessen ist. Im Prinzip, und das heißt leider mit quadratisch steigendem Rechenaufwand, lassen sich diese Tricks aus der einen Dimension der digitalen Musik natürlich auf die zwei Dimensionen der digitalen Bilder übertragen. Aber quadratisch steigender Rechenaufwand ist nichts Harmloses, wenn man das Kaffeepausenproblem hat. Nur pflegt das Ereignis einer solchen schlichten Übertragung vom einen aufs Zweidimensionale so chaotisch auszufallen, als sei die Wahrnehmung wieder auf David Humes oder Caspar Hausers reine Empfindungen regrediert. Der Grund scheint mir es ebenso elementar wie nicht trivial. Jedes Bild im Sinn der Kunst, also nicht im formalisierten Bildbegriff der Mathematik, jedes Bild kennt zugleich ein Oben und ein Unten, ein Rechts und ein Links. Und demgemäß haben auch Pixel, sofern sie algebraisch als zweidimensionale Matrizen und geometrisch als orthogonale Gitter aufgebaut sind, grundsätzlich mehr als einen Nachbarn. In den heroischen Anfängen der Computerwissenschaft, als große Mathematiker erst einmal Binsenwahrheiten wieder formulieren mussten, entstanden daher die Begriffe erstens einer Ashby-Nachbarschaft und zweitens einer von Neumann-Nachbarschaft, je nachdem beliebige Elemente nur vom Kreuz ihrer oberen, unteren, linken und rechten Nachbarn umgeben sind oder aber vom Quadrat aus besagten vier orthogonalen Nachbarn und weiteren vier diagonalen Nachbarn. Ashby, also ein Punkt inmitten von vier Punkten, von Neumann ein Punkt inmitten von acht Punkten. Daher rührt dann, aus dem Unterschied von Ashby und von Neumann Nachbarschaften, rührt daher, wenn Sie so wollen, der ganze Unterschied zwischen den Stadtbildern, sagen wir von Manhattan und Basel. Nun ist es aber das offenbare Geheimnis von Turing-Maschinen, von Neumann-Architekturen und Mikroprozessoren, also der Hardware jedes heutigen Computers, dass sie die sogenannte Welt auf natürliche Zahlen abbilden und damit auf Peanos Nachfolgerrelation. Programmzähler und Arbeitsspeicher auf Seiten der Hardware, Funktionen und Programme auf Seiten der Software, alle laufen sie sequenziell nacheinander. Alle Schwierigkeiten, die Computer mit der Parallelverarbeitung von Befehlen oder der Berechnung von komplexen Netzwerken haben, kehren daher in der Computergrafik wieder. Deshalb habe ich Ihre Einladung überhaupt angenommen, statt Sie meinerseits mit der Lektüre von Time Axis Manipulation zu behelligen. Im Gegensatz zur Musik hat jeder Punkt auf einem Bild faktisch unendlich viele Nachbarn und selbst nach John von Neumanns gewaltsamer Idealisierung immerhin noch acht. Deshalb werden wir noch lange darauf warten müssen, bis Turing-Maschinen imstande sein werden, die gute alte Fraktur eines Humanistenverlags automatisch zu entziffern. Alle Algorithmen zur Filterung, zur Aufbereitung und Erkennung von Bildinhalten laborieren bis heute an der Überzahl jener Nachbarschaften, die Bilder erst zu Bilder machen. Womöglich könnte diese Überzahl daher gerade umgekehrt Maße oder Antworten auf Gottfried Böhms Frage liefern, was die Dichte von Bildern ausmacht. Bilder, die schon Ashbys Algorithmus erkennt, hätten weniger Dichte als andere, die erst von Neumanns Algorithmus knacken würde. Um von der Möglichkeit zu schweigen, dass Bilder ohne latent eingebaute Orthogonalität, Rechtwinkligkeit, Architekturalität, Computeranalysen vielleicht sogar prinzipiell überfordern könnten. Um Ihnen ein improvisiertes Beispiel dieser Bilderkennungsschwierigkeiten zu geben, die natürlich trotzdem Fortschritte macht, die frühen Publikationen und Bücher über Schrifterkennung, die stammen alle von solchen obskuren Institutionen wie der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, die eigentlich die Sowjetunion auszuspionieren hatten im Hauptberuf mit Satelliten. Und der Autor des mir bekannten Buchs freute sich zum Beispiel maßlos über die Tatsache, dass eben dass Eisenbahngleise die glückliche Eigenschaft haben, aus zwei Schienen zu bestehen. Wenn es nur eine Schiene wäre, also so eine Art Mono-Eisenbahn, wie meinetwegen der Transrapid, dann wäre diese eine Linie auf dem Computerbild ganz scheuße zu detektieren, weil eben die Linie in allen Richtungen überall weitergehen kann. Aber das Doppeldifferential, die zweite Ableitung, also wenn zwei harte Kontraste wie zwei Schienen, die dunkel oder hell sind, in einer schwarzen Steppe, sage ich jetzt mal, so frontal aufeinanderstoßen, das macht es dann relativ leicht. Man weiß immer noch nicht, wo das genau liegt, aber man hat wenigstens erkannt, aha, hier hat der Feind seine neueste strategische Eisenbahn hingebaut. Heidegger hat im Ursprung des Kunstwerks das Rätsel der Wahrnehmung, das ja auch hier Thema ist, in die Tatsache oder das Rätsel gesetzt, dass wir im Erscheinen der Dinge zunächst und eigentlich niemals einen Andrang bloßer Empfindungen vernehmen. Für Wesen, die in der Sprache hausen, zeigt sich etwas, das sie sehen oder auch hören, immer schon als etwas. Für computergestützte Bildanalysen dagegen bleibt das Etwas als etwas ein theoretisches Fernziel, dessen Erreichbarkeit noch nicht einmal feststeht. Ich möchte deshalb die automatische Bildanalyse auf Wahrnehmungs- und Mediensymposien vertagen, die frühestens in 10 Jahren stattfinden, und mich im Folgenden auf die automatische Bildsynthese beschränken. Es geht also jetzt nicht darum, wie Computer die optische Wahrnehmung simulieren, also unser Vermögen, einen Tisch als Tisch zu sehen, sondern es geht nur darum, wie die Computer die Wahrnehmung täuschen, uns also einen Tisch vorzaubern, den es nirgendwo gibt. Und diese exorbitante Fähigkeit zur Synthese scheint es zu sein, wie schon und meine Vorredner betont haben, die das Medium Computer über alle gewesenen optischen Medien der europäischen Geschichte erhebt. Es folgt jetzt der eigentliche Hauptteil über Bildsynthese, und ich werde das an zwei mathematisch vollkommen konträr verfahrenden Verfahren vorstellen, erstens an Raytracing-Algorithmen und zweitens an Radiosity-Algorithmen. Die optischen Medien, wie sie nicht zufällig gleichzeitig mit Gutenbergs Buchdruck unsere Kultur verändert haben, gingen die Optik immer als Optik an. Von der Camera Obscura bis zur Fernsehkamera haben all diese Medien das antike Gesetz der Reflexion und das neuzeitliche Gesetz der Refraktion einfach in Hardware gegossen. Kein Linsensystem, das nicht Brechung und Spiegelung kennte. Spiegelung und Linearperspektive, Brechung und Luftperspektive waren die beiden Mechanismen, die die europäische Wahrnehmung allen Gegenangriffen moderner Künste zum Trotz auf perspektivische Projektion vereidigt haben. Was in der bildenden Kunst entweder nur manuell lief oder aber wie bei Vermeer und seiner Camera Obscura nur halbautomatisch, das haben die technischen Medien als optische Vollautomaten im 19. Jahrhundert übernommen. Eines schönen Tages legte Henry Fox Talbot seine Kamera Clara, die die unvollkommene Zeichenhand am Lago Maggiore unvollkommen unterstützt hatte, beiseite und lief zu einer Fotografie über, die er dann als Bleistift der Natur selbst feierte. Eines weniger schönen Tages stieß Hoffmanns Nathanael seine Clara beiseite, setzte ein Perspektiv- oder Fernglas ans Auge und sprang in den sicheren Tod. Zu solchen optischen Medien des 19. Jahrhunderts verhält sich die Computergrafik wie diese Medien zum Auge. Wenn die Kameralinse als buchstäbliche Hardware das Auge als buchstäbliche Wetware simuliert, so simuliert als Computergrafik eine Software die Hardware der optischen Analogmedien. Die optischen Gesetze der Spiegelung und Brechung bleiben zwar für Ausgabegeräte wie Monitor oder LCD-Bildschirm weiterhin in Kraft, aber das Programm, dessen Eingaben solche Ausgabegeräte ja ansteuern, überführt alle optischen Gesetze, die es berücksichtigen möchte, in algebraisch reine Logik. Das Syndrom ist gleich zu gestehen, üblicherweise bei weitem nicht alle optischen Gesetze, die für Sehfelder und für Oberflächen, für Schatten und Lichtwirkungen gelten würden. Aber was abläuft, sind diese ausgewählten Gesetze selbst und nicht bloß wie in den alten optischen Medien die ihnen entsprechenden Effekte. Kein Wunder also, dass der große Kunsthistoriker Michael Baxendale die Computergrafik als jenen logischen Raum aufspannen konnte, in dem jedwedes perspektivische Gemälde unserer Tradition eine mehr oder minder reiche Untermenge bildet. Diese vollständige Virtualisierung der Optik und ihrer Gesetze hat ihre Möglichkeitsbedingung nun eben aber an jener vollständigen Adressierung aller Pixel. Im Fernsehen wäre das nicht drin. Einer zweidimensionalen Matrix aus diskret gemachten Zeilen und Spalten lässt sich die dreidimensionale Matrix eines diskret gemachten Raumes zwar nicht eindeutig, aber doch eindeutig zuordnen. Ein viel zu komplizierter Satz. Im Fall einer orthogonalen Projektion, wo also die perspektivischen Gesetze abgeschafft sind, lässt sie eine eindeutige Zuordnung herstellen zwischen dem dreidimensionalen und dem zweidimensionalen Raum, beide virtuell. Im Fall von perspektivischen Projektionen hat Felix Klein in der Erlanger Antrittsvorlesung von 1882 ja gezeigt, dass es einen Punkt gibt, der nicht eindeutig abbildbar ist, der Fluchtpunkt selbst, in dem alle Bilder verschwinden. Jedes vorne oder hinten, rechts oder links, oben oder unten entspricht einem virtuellen Punkt, dessen zweidimensionaler Stellvertreter dann aktuell irgendwo auf dem Bildschirm erscheint. Einzig und allein das Faktum Brutum verfügbarer Computerspeicherplätze begrenzt den Reichtum und die Detailauflösung solcher Welten. Einzig und allein die unumgängliche, aber immer einseitige Entscheidung, welche Optik solche Medien regieren soll, begrenzt dann die Ästhetik. Im Folgenden möchte ich versuchen, Ihnen die zwei wichtigsten unter diesen optionalen Optiken näher zu bringen. Wobei allerdings vorweg zu betonen bleibt, welche Revolution gegenüber den optischen Analogmedien schon in der Tatsache liegt, dass die Computergrafik Optiken überhaupt optional gemacht hat. Wir können beispielsweise eben zwischen perspektivischer und nicht perspektivischer Projektion mit einem Klick wählen. Sicher erlaubten es Fotografie und Film zwischen Weitwinkel und Teleobjektiv oder auch diversen Farbfiltern zu wählen, aber sie konnten nicht perspektivisch abbilden, zum Beispiel, weil ihre optische Hardware einfach tat, was sie unter den gegebenen physikalischen Bedingungen tun musste, stellte sich niemals die Frage nach einem Algorithmus, der für Bilder optimal wäre. Computergrafik, weil sie Software ist, besteht dagegen aus Algorithmen und sonst gar nichts. Der optimale Algorithmus zur automatischen Bildsynthese lässt sich daher ebenso problemlos wie umgangssprachlich angeben, aber eben auch nur umgangssprachlich. Umgangssprachlich müsse unser Pflichtenheft heißen, dieser Algorithmus müsste einfach alle optischen und das heißt letztlich elektromagnetischen Gleichungen, die die Quantenelektrodynamik für messbare Räume kennt, auch für virtuelle Räume durchrechnen. Schlichter gesagt müsste dieser Algorithmus also die drei Bände von Richard Feynmans großartigen Lectures on Physics in Software gießen. Dann würden zum Beispiel Katzenfelle, weil sie anisotrope Oberflächen bilden, wie Katzenfelle schimmen. Dann würden Schlieren in Weingläsern, weil sich ihr Brechungsindex an jedem Punkt verändert, die Lichter und Dinge hinter ihnen zu ganzen Farbspektren entfalten. Wenn Sie wissen wollen, was anisotrope Oberflächen in der Computergrafik überhaupt sind, die Katzenfelle haben diese unangenehme Eigenschaft, dass der Brechungswinkel nicht gleich dem Einfallswinkel des Lichts ist, sondern abgelenkt wird. Prinzipiell steht allen solchen Wundern und Desideraten und Pflichtenheften nichts im Weg. Universale diskrete Maschinen, vulgo mithin Computer, können alles, was überhaupt programmierbar ist. Aber nicht nur in Rilkes Malte Lauritz Brigge, sondern eben leider auch in der Quantenelektrodynamik sind die Wirklichkeiten unbeschreiblich ausführlich. Die perfekte Optik ließe sich zwar gerade noch in endlicher Zeit programmieren, das halte ich für machbar, sie müsste aber für die perfekte Bildwiedergabe auf unendliche Monitorwartezeiten vertrösten. Das Programm würde laufen, aber sein erstes Bild am Ende der Tage liefern. Computergrafik unterscheidet sich vom billigen Echtzeiteffekt optischer Unterhaltungsmedien durch eine Zeitvergeudung, die es mit der Zeitvergeudung guter alter Maler aufnehmen könnte. Sie kennen jenen Chinesen, der 10 Jahre malt, um dann in sein Bild eingehen zu können. Die Computergrafik könnte es mit dieser Zeitvergeudung der guten alten Maler aufnehmen, wenn ihre Käufer und Benutzer nur geduldiger wären. Einzig im Namen der Ungeduld beruht alle existierende Computergrafik auf Idealisierungen, die freilich im Gegensatz zur Philosophie in der Computer Graphics Community ein Schimpfwort sind, diese Idealisierungen. Eine erste basale Idealisierung geht dahin, Körper als Oberflächen zu behandeln. Das müsste vor allem feministischen Ohren unter Ihnen sehr wehtun. Ist es nämlich auch schmerzlich. Im Unterschied zur Computermedizin, die, wie Sie sich vorstellen können, Körper notgedrungen als dreidimensionale Körper mit ihren Innereien wiedergeben muss, reduziert die Computergrafik die Dimensionen ihres Inputs von vornherein auf die zwei Dimensionen ihres Outputs. Sie passt sich also den Bildschirm an. Das bekommt nicht nur durchsichtigen oder teilweise durchsichtigen Dingen wie besagten Weinglasschlieren nicht, es schlägt auch der Tatsache ins Gesicht, dass Dinge wie Katzenfelle oder Lämmerwolken, zumindest seit Benoit Mandelbrot, weder drei noch zwei ganzzahlige Dimensionen haben, sondern eine sogenannte Hausdorff-Dimension von beispielsweise, was sagen wir jetzt, 2,4735 für die Katzenfelle und 2,107 für die Lämmerwolken. Also man kann ja Zwischenwerte zwischen Flächen und Körpern durch diese Hausdorff-Dimensionen bilden. Nicht umsonst versuchen computergenerierte Filme, wie beispielsweise das wohlbekannte Jurassic Park, gar nicht erst mit den Pelzmänteln auf Hans Holbeins Gesandten zu konkurrieren oder mit den Katzenfällen, sondern sie bescheiden sich mit gepanzerten, optisch also blanken und billigen Dinosauriern. Das ist der Grund. Also um ein Teddybärenfell zu berechnen, muss man in die vierte Dimension gehen und mit komplexen Werten rechnen, und das ist einfach mörderisch. Wenn erst einmal diese basale Reduktion von Körpern auf Oberflächen von Hausdorff-Dimensionen auf natürlich zahlliche zweidimensionale Bildlichzeiten vollzogen ist, steht die Computergrafik dann vor der Folgefrage, welcher virtuelle Mechanismus welche Oberflächen zu sehen geben soll. In Betracht kommen, wie gesagt, vor allem zwei algorithmische Optionen, die einander aber nachgerade widersprechen und folglich eine Ästhetik unter Ausschluss aller anderen festlegen. Sie könnten mit der ersten Seite der Geburt der Tragödie sagen, dass die scheinbare Einheit des Kunstbegriffs einmal mehr zerfällt und dass der unversöhnliche Streit zwischen Radiosity und Raytracing genauso streng die Computerkunstgeschichte durchzieht wie der Streit zwischen dionysischem und apollinischem, das baslerische Denken. Gut. Ich beschränke mich mit Radiosity und Raytracing natürlich auf die beiden Algorithmen, die hyperrealistische Bilder liefern, und erspare mir die Diskussion der altmodischen Drahtgitter, die in der Industrie und in der Frühzeit der Kriegscomputergrafik der Ursprung der Sache waren. In historischer Treue beginne ich nun mit Raytracing oder der Strahlverfolgung, einfach darum, weil Raytracing aus den besten oder schlimmsten Gründen von der Welt viel älter als Radiosity ist. Wie Axel Roch es demnächst öffentlich machen wird, entstammt der Begriff Raytracing nämlich gar nicht der Computergrafik, sondern ihrem militärischen Vorläufer, der Radarverfolgung von Feindflugzeugen. Und wie der Computergrafiker Alan Ward von der Universität Sheffield kürzlich gezeigt hat, ist Raytracing der Sache nach, nicht dem Begriff nach, noch viel altehrwürdiger als der Zweite Weltkrieg, denn den ersten Lichtstrahl, aus dessen Brechungen und Spiegelungen ein virtuelles Bild entstand, diesen ersten Lichtstrahl, Raytracing, konstruiert im Jahr des Herrn 1637 ein gewisser René Descartes. 18 Jahre zuvor, im Kriegsnovember 1619, hatte Descartes eine Erleuchtung und drei Träume empfangen. Die Erleuchtung betraf eine wundersame Wissenschaft, die dann seine spätere analytische Geometrie gewesen sein dürfte, eine Geometrie, auf der die Computergrafik insgesamt basiert. Die Träume dagegen begannen mit einem Sturm, der einen rechtzeitig gelähmten Descartes drei- oder viermal um sein eigenes linkes Bein herumwirbelte. Ich vermute aber, dass Traum und Wissenschaft eins sind. Im Traum wird das Subjekt Descartes zum ausdehnungslosen Punkt oder näherhin Mittelpunkt, um den herum der eigene Körper als dreidimensionale Res extensa die geometrische Figur eines Kreises beschreibt, vom Wind getrieben. Von dieser Res cogitans und jener Res extensa handelt dann bekanntlich die kartesische Philosophie. Von algebraisch beschreibbaren Bewegungen oder Flächen dagegen, sehr viel weniger bekanntlich, die analytische Geometrie desselben Descartes. Zum ersten Mal in der Mathematikgeschichte machte Descartes es möglich, Figuren wie etwa den Kreis nicht mehr bloß als himmlisch-geometrische Vorgegebenheit zeichnerisch wiederzugeben, sondern den Kreis als Funktion einer algebraischen Variable zu konstruieren. Das Subjekt als res cogitans ritt gleichsam alle Funktionswerte einer Gleichung ab, bis beim Initialtraum von 1619 der Kreis oder dann später bei Münchhausens Ritt auf der Kanonenkugel die Parabel angeschrieben war. Als der lichtscheue Descartes 1637 mit seinem Discours de la méthode ans Licht der Öffentlichkeit trat, fügte er diesem Diskurs außer der Geometrie zwei optische Anhänge bei. Erstens eine Abhandlung über das Brechungsgesetz, das er bei Willy Brodsnell geklaut hatte, und eine zweite Abhandlung über den Regenbogen. Beide Abhandlungen aber wendeten die analytische Geometrie schlichtweg auf Farben und Erscheinungen an. Um das Lichterspiel des Regenbogens von seiner eingespielten jüdisch-theologischen Funktion zu erlösen, bat Descartes einen Glasbläser, ihm das hundertfach vergrößerte Simulacrum eines einzigen Regentropfens zu liefern. Und was lieferte der Glasbläser ab? Eine schöne durchsichtige Glaskugel, die auf Descartes' Schreibtisch landete. Das Subjekt selbst spielte also dann einen Lichtstrahl, der von der Sonne herkommend im Regentropfen alias in der Glaskugel auf dem Schreibtisch alle denkbaren Reflexionen und Refraktionen durchmachte, bis schließlich das einfachste Sonnenlicht nach trigonometrischen Gesetzen ins Regenbogenspektrum zerfiel. Sicher, das Reflexionsgesetz formulierte schon Heron von Alexandria, das Refraktionsgesetz, wie gesagt, schon Willy Brodsnell. Descartes aber blieb es vorbehalten, den Weg eines einzigen Lichtstrahls aus wiederholten Anwendungen beider Gesetze zusammenzusetzen. Ich hoffe, das sehen Sie vor sich. Der Lichtstrahl fällt an einer Stelle in dieses hohle Glas hinein, bricht sich an der einen Stelle, geht dann gerade gebrochen weiter durch das Glas, stößt auf die Hinterwand des Glases, geht teilweise durch Reflexion wieder zurück, spiegelt sich weiter im Glas, geht teilweise durch Refraktion aus dem Glas wieder heraus und erzeugt auf diese Weise aus einem einzigen Strahl schon eine ganze Menge von Strahlen. Und gerechnet werden muss das Ganze natürlich noch für alle Strahlen, die von der Sonne in unterschiedlich auf die Oberfläche der Kugel aufstreifen. Also diese wiederholte Anwendung beider optischen Grundgesetze auf einen und denselben Strahl ist informatisch gesprochen eine Rekursion und genauso wie das kartesische Subjekt philosophisch gesprochen eine Selbstanwendung ist. Und genau das war der Grund, weshalb die kartesische Strahlverfolgung keinen Maler und kein optisches Analogmedium je hat inspirieren können. Die explosionsartige Vermehrung der zu berechnenden Wege wäre prohibitiv kompliziert gewesen. Erst Computer und näherhin Computersprachen, die rekursive Funktionen in der Sprache selbst anbieten, verfügen über die Rechenmacht, diese zahllosen Wechselfälle oder Schicksale eines einzigen Lichtstrahls in einem virtuellen Raum voller virtueller Oberflächen überhaupt verfolgen zu können. Raytracing-Programme beginnen im elementaren, das heißt im nicht optimierten Fall damit, den Bildschirm als zweidimensionales Fenster mit Blick auf eine virtuelle Dreidimensionalität zu definieren. Dann folgen zwei Iterationsschleifen über alle Zeilen und Spalten dieses Bildschirms, bis ein Sehstrahl vom virtuellen, vor dem Bildschirm gelagerten Auge, das ein rein gedachtes Auge ist, sämtliche Pixel dieses Rasters einmal erreicht hat. Hinter den Pixeln aber wandern diese virtuellen Strahlen allesamt weiter, um lauter unterschiedliche Schicksale wie bei Descartes zu erfahren. Die meisten Strahlen haben zwar das Glück, das mathematische Glück, auf keine Oberfläche zu treffen, können also auf schnellstem Weg mit dem Auftrag abbrechen und zurückkehren, eine bloße Hintergrundfarbe wie etwa den Himmel nun an dieser Pixelstelle zu setzen. Andere Strahlen dagegen verstricken sich in eine durchsichtige Glaskugel vom Descartes-Typ, wo ihnen zahllose Brechungen und Spiegelungen bevorstünden, wenn die Ungeduld von Computergrafikprogrammen die maximal zulässigen Rekursionen nicht künstlich numerisch begrenzen würde. Das aber muss schon deshalb sein, weil ein Lichtstrahlspiel, das etwa zwischen zwei parallel perfekte perfekte Spiegelgeräte nie wieder aufhören würde, woraufhin der Strahl nie wieder zurückgemeldet werden würde und der Algorithmus als definiertermaßen endliches mathematisches Verfahren aufhören würde, ein Algorithmus zu sein, weil dieser virtuelle Lichtstrahl einfach für alle Zeiten in der Maschine verschwunden wäre. Raytracing erzeugt also, kurz gesagt, aus dem Zusammenspiel eines unendlich dünnen Lichtstrahls mit einer Menge zweidimensionaler Oberflächen im virtuellen Raum schließlich physikalisch reale Hochglanzbilder. Alle Oberflächen, die die analytische Geometrie seit Descartes algebraisch definieren kann, sind dabei erlaubt. Alle Interaktionen zwischen Lichtern, spiegelnden und oder teildurchsichtigen Oberflächen sind modellierbar. Wann immer Ihnen ein Computerbild begegnet, dessen Glanzlichter wie sonst nur mehr das himmlische Jerusalem glänzen und dessen Schatten scharf fallen wie sonst nur mehr in der Hölle, können Sie sicher sein, hier liegt Raytracing vor. Das heißt aber leider auch, dass die optische Option namens Raytracing mehr oder weniger zeigt als unsere Wahrnehmung. Einfach weil der Lichtstrahl unendlich dünn ist und das heißt nulldimensional, werden alle lokalen Effekte maximiert, alle globalen Effekte dagegen unterdrückt. Die Interaktion spielt nicht zwischen leuchtenden Flächen und beleuchteten Flächen, sondern zwischen Lichtpunkten und Oberflächenpunkten. Deshalb sind Spiegelglanzlichter ebenso hyperreal, wie matte Spiegelungen schlicht unterbleiben. Ganz wie aus dem kartesischen Punktsubjekt in mathematikhistorischer Konsequenz der Differentialkalkül von Newton und Leibniz entsprang, so ist Raytracing formal gesehen eine einzige Folge partieller Ableitungen. Was zählt, ist mithin die Differenz von Punkten, was untergeht, die Ähnlichkeit von Flächen. Raytracing-Bilder, die Vermeers wunderbare Frau mit dem roten Hut Konkurrenz machen wollten, hätten daher keine Schwierigkeiten mit dem scharf umgrenzten Glanzlicht, das eine Lichtquelle von rechts vorn auf die Nasenspitze und die Unterlippe wirft. Sie hätten aber unendliche Schwierigkeiten mit den rötlichen Reflexionen, in die der Hut oberhalb des Kopfes als Ganzer die linke ganze Gesichtshälfte jener Frau taucht. Raytracing, wie das kartesische Punktsubjekt auch, ist bloße Idealisierung, die Vermeers Frau mit dem roten Hut notwendig verfehlt, um von realen Frauen anwesend und nicht anwesend ganz zu schweigen. Gut. So kam es denn auch, dass die sogenannte Gemeinde der Computergrafiker seit 1986, wenn auch nicht gerade mit fliegenden Fahnen, zum Gegenteil übergelaufen ist. Holländisches Interieur nach Vermeer hieß nicht bloß ein zeitfressendes Computerbild der Cornell University unter anderen Computerbildern, sondern holländisches Interieur nach Vermeer hieß ein ganzes Programmierprogramm. Radiosity oder in ungelenker Verdeutschung Lichtenergiekalkül soll besagen, dass eine sichtbare Welt nicht mehr aus Strahlen und Flächenpunkten errechnet wird, sondern aus leuchtenden und beleuchtenden Flächen. Entschuldigung, sondern aus leuchtenden und beleuchteten Flächen. Damit kann die Farbe des roten Hutes endlich tun, was das blutige Fachwort Bluten verspricht. Die Lichtenergie einer aktiven Oberfläche strömt streng nach Vermeer auf alle passiven Nachbarflächen, die mit der aktiven Fläche nicht gerade im rechten Winkel stehen. Den naheliegenden, aber sehr menschlichen oder sehr strategischen Einwand, dass die Augen solche Farbdiffusionen zu Zwecken der Wiedererkennung von Dingen geradezu wegrechnen, lässt das Radiosity-Verfahren dabei nicht durchgehen. Also auch das Goethe'sche Problem, dass der Schnee uns manchmal blau erscheint, ist Radiosity sozusagen. Es geht schließlich ums Kalkül einer Welt, die auch Augen sehen könnten, wenn sie nur sehen könnten. Technisch gesprochen, das Cosinus-Gesetz, wie Johann Heinrich Lambert es 1760 für perfekt diffuse Oberflächen aufgestellt hat, wird durch Integration über alle beteiligten Flächenareale erfüllt. Soweit die Theorie der Radiosity in ihrer mathematischen Eleganz, die übrigens ebenso wenig wie beim Raytracing aus der Computergrafik selbst stammt. Am Ursprung von Radiosity standen die in jedem Wortsinn teuren Probleme, die ballistische Raketen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre aufwarfen. Ihre Metalloberfläche drohte im Konflikt zwischen extremer Weltraumkälte einerseits und extremer Reibungshitze andererseits zu zerspringen, wenn die NASA Fouriers analytische Theorie der Wärmediffusion von 1807 nicht entschieden modernisiert hätte, um vom Challenger-Unfall ganz zu schweigen. Radiosity ist mithin im Gegensatz zum Raytracing ein Notfallalgorithmus. Nur in formaler Eleganz lässt sich die Integration als Umkehrfunktion der Differenziation der Ableitung bestimmen. In bitterer numerischer Empirie dagegen frisst sie dramatisch höhere Rechenzeiten. Brauchbar sind Radiosity-Programme daher erst geworden, seitdem sie gar nicht mehr versprechen, ihr lineares Gleichungssystem in einem einzigen Durchlauf zu knacken. Ein lineares Gleichungssystem, das problemlos unter Unix aus 37.000 Gleichungen bestehen kann. Prosaischer gesagt, man startet den Algorithmus, findet sich zunächst eine halbe Stunde lang mit lauter Finsternissen ab, legt dann die unter Programmierern berühmten mehreren Kaffeepausen ein, um schließlich nach ein, zwei Stunden erste passable Erfolge der Annäherung an die globale Lichtenergieverteilung eines geschlossenen Systems zu begrüßen. Was die sogenannte Natur mit ihrer Parallelberechnung in Nanosekunden schafft, treibt ihr angebliches Digitaläquivalent zur Überbelastung. Das zeigt deutlicher denn alles, was sonst aus der Computergrafik zu erzählen wäre, die Grenzen einer Von-Neumann-Architektur. Das kartesische Subjekt, idealisiert wie es war, bot eben darum alle Vorzüge der Eleganz. Als dagegen das 19. Jahrhundert mit Fourier und mit Gauss, mit Maxwell und Boltzmann daran ging, Energien, Oberflächenintegrale und Thermodynamiken zu berechnen, wurde dieses Subjekt zumindest dysfunktional und zu höchst, wie etwa auf der Bahn eines Möbiusbandes, schlichtweg verrückt. Der Schritt von der Mechanik zum Feld, von der Ableitung zum Integral, bezog mithin einen mathematischen Blankoscheck, den erst das laufende und nicht schon das 19. Jahrhundert gelöst hat. Digitalcomputer sind, wie Wilhelm Flusser nie zu betonen unterließ, auch wenn Mikros ihn bezahlte nicht, die einzig mögliche Antwort auf die Frage, die Größe und Not des großen 19. Jahrhunderts ausmachte. Digitalcomputer aber nun sind Digitalcomputer. Sie kennen nur endlose Folgen von 0 und 1, anders gesagt beliebige Summen aus beliebigen ganzzahligen Zweierpotenzen. Schon die Zahl Pi, der alle Kreise, Kugeln und kartesischen Schwindelanfälle entsprungen und entspringen, ist eine von Turings Computable Numbers nur unter der strengen Bedingung, bis zum gewünschten Grenzwert angenähert zu werden und nicht unendlich genau zu sein. Das frisst Zeit, die die Computergrafik nicht unbegrenzt hat. Das Radiosity-Verfahren eskommutiert daher zuallererst alle Oberflächen, deren gaußsche Krümmung nicht null ist und bleibt. Während Raytracer für Kugeln und Möbiusbände, für Kelche und Vasen nachgerade prädestiniert sind, reduziert bei Radiosity-Programmen ein Präprozessor erst einmal alle geometrischen Schönheiten auf ödeste Drahtgitter, die dann ausschließlich aus ebenen Flächenelementen wie Dreieck und Viereck zusammengeklebt sind. Die Einfallslosigkeit der Bauhausarchitektur kommt zu computergrafischer Ehre. Einfach, weil die zur Lösung anstehenden Integrale andernfalls, wie die schöne Formel lautet, prohibitiv schwierig würden. Solche Plattheit legt aber nicht nur fest, welche Oberflächen darstellbar sind, sondern auch, wie die Interaktionen zwischen diesen Oberflächen mathematisch modelliert werden können. Klarerweise sollte eine leuchtende Fläche ihre Lichtenergien für Rot, Grün und Blau allen anderen Flächen im genauen Lambert-Maß des Winkels mitteilen, der zwischen den Flächen nun einmal an jeder Stelle besteht. Das aber würde, horribile dictu, einen Rekurs auf die Zahl Pi erzwingen. Deshalb blickt die leuchtende Fläche, in Radiosity sind die Flächen einfach Augen, die in virtuelle Räume hineinsehen, also der Mensch ist wirklich kein Thema mehr. Deshalb blickt die leuchtende Fläche nicht in jenem Halbkreis um sich nach von ihr beleuchteten Flächen, den wir als Halbkreis aus jeder Wahrnehmung kennen, sondern die leuchtende Fläche bastelt sich aus Gründen der Rechenökonomie eine private Manhattan-Block-Geometrie zurecht. Das heißt, sie sieht nicht diese Halbkugel, die wir alle sehen, sondern sie sieht genau diesen Raum mit seiner idiotischen Architektur, nämlich oben ein Rechteck, da ein Rechteck, dort ein Rechteck, dort ein Rechteck und da ein Rechteck. Und das nennen sie dann Halbkugel. Oder Approximation einer Halbkugel. In Radiosity-Bildern interagieren also, kaum anders als auf Mondrian-Bildern, Rechtecke mit Rechtecken, auch wenn weder die einen noch die anderen welche sein sollen. Alle Glanzlichter, mit denen Raytracer prunken, verblassen in numerisch angenähernden Integralen, die ja die Langeweile selber sind beim Programmieren. Mit anderen Worten, als Radiosity sieht sich die Computerarchitektur selbst ins blind binäre Auge. What you get is what you see. dieser grandiose Werbespruch für grafische Benutzeroberflächen, begegnet für einmal seiner dialektischen Wahrheit: What you see is what you get, and what you got is a computer chip. Computerchips sind rechteckig in allen Dimensionen ihrer Architektur, wollte ich sagen. Das Wort Computergrafik nehmen Sie also bitte wörtlich. Hinter dem Milliardengeschäft, das die optische Welt noch einmal zu erschaffen verspricht, verbirgt sich Campbellens und damit auch Walter Benjamins schachspielender Zwerg. Digitale Computer, zumindest solange John von Neumanns magistraler Entwurf ihrer Architektur in Kraft bleibt, setzen dimensionslose Punkte, also Bits oder Pixel, zu orthogonalen Speicherplätzen, Befehlssätzen und so weiter zusammen. Das ist weder notwendig noch elegant, aber billig. Wir alle wissen zum Beispiel, dass die Packungsdichten und folglich auch die Interaktionsmöglichkeiten bei hexagonalen Bienenwaben viel höher als bei diesen Rechteckgittern liegen. Aber for the time being, also für seine Zeit von heute, gelten dümmere Gesetze als das der Bienenwabe. Raytracing ist eine Selbstabbildung des dimensionslosen Punktes, die nur von Glanzlichtern und Rekursionsrekorden einigermaßen umglänzt oder vernebelt wird. Radiosity ist gerade umgekehrt eine Selbstabbildung der orthogonalen Chipfläche, die nur von blutigen Farbdiffusionen und mühsamen Flächenunterteilungen einigermaßen gekrümmt oder verrauscht wird. Raytracing als Differentialkalkül erschließt eine virtuelle Unendlichkeit, die sich wie bei Caspar David Friedrich in unsere ebenso endliche wie romantische Welt hineinspiegeln lässt. Bei Raytracern kann man im Spiegel eines auf dem Bildschirm erscheinenden Dinges die Erscheinung, die Reflexion meinetwegen des Mondes und ähnlicher Entfernung sehen. Radiosity dagegen als Integralkalkül schließt ein virtuelles System, dessen Randbedingungen wie bei Vermeers Camera Obscura Bildern konstant bleiben müssen oder wie in der Thermodynamik geschlossener thermodynamischer Systeme eben keinerlei In- und Output erlauben. Also Raytracing schließt ein geschlossenes System über sich selbst. Das heißt, die Einspiegelung eines unendlich fernen Mondes ist a priori unmöglich. Man kann sagen, klaustrophobe Landschaftsmalerei auf der einen Seite, klaustrophile Historienmalerei auf der anderen Seite, beide sind sie zu computergrafischer Hochform aufgelaufen. Die europäische Kunstgeschichte geht weiter. Hätte ich statt einer halbherzigen und halbtechnischen Einführung in die Computergrafik also bloße Kochrezepte versprochen, wäre dieser Kurzvortrag schon zu Ende. Liebhaber von Interieurs würden Radiosity-Programme aus dem Netz angeln, Liebhaber offener Horizonte dagegen Raytracer. Und seitdem es unter einigen Betriebssystemen die Freeware Blue Moon Rendering Tools gibt, fiele auch das Entscheiden selbst flach. Diese Software, nicht minder wundersam als Blaue Monde, berechnet nämlich virtuelle Bildwelten im ersten Durchlauf nach globalen Abhängigkeiten im Radiosity-Sinn, im zweiten Durchlauf dagegen nach lokalen Singularitäten im Raytracer-Sinn. Blue Moon Rendering Tools versprechen mithin einen Zusammenfall des Entgegengesetzten, der nach allem Gesagten allerdings keine einfache Addition sein kann. Es würde etwas zu weit führen, wenn ich zu erklären suchte, warum bei solchen Zweischrittverfahren beileibe nicht erst der zweite Schritt auf den ersten schielen muss, sondern schon der erste auf den zweiten schielen. Anders wären alle vier möglichen Fälle optischer Energieübertragung, die ich gleich aufzählen werde, gar nicht zu beherzigen. Zum Glück lässt sich die Lehre aus diesen wundersamen Blue Moon Rendering Tools kürzer und formaler ziehen. Bereits als solche plautern computergrafische Zweischrittverfahren die bittere Wahrheit aus, dass diffuse Reflexion und diffuse Refraktion nicht gleichzeitig mit spekulärer spiegelnder Reflexion und spekulärer Refraktion zu haben sind. Lokalität oder Spekularität ist und bleibt das Gegenteil von Globalität oder Diffusivität, weil Integration das Gegenteil von Differenziation, Radiosity das Gegenteil von Raytracing ist. Die Zeit des Weltbildes, als die Heidegger's Zorn unsere informationsgesteuerte Gegenwart 1938 bestimmte, läuft mithin hinaus auf die Feststellung, dass kein Algorithmus ein gleichermaßen detailliertes wie integrales Weltbild erstellen kann. Zwischen Dassein und Wassein, zwischen Örtern und Flächen, zwischen Ableitungen und Integralen, Ereignissen und Wiederholungen gibt es immer nur Kompromisse, aber keine Synthesen. Wobei der Computergrafik als solcher freilich aller Dank dafür gebührt, dass sie aus Exklusionen überhaupt Kompromisse hat machen können. Denn was einst die philosophische Ästhetik, am prominentesten wohl in Kants Kritik der Urteilskraft, über den Unterschied zwischen Zeichnung und Kolorit, zwischen Ableitung und Integral festzulegen beliebte, wird weder Tafelbildern noch Computerbildern zurecht gerecht. Ich komme zum absoluten Schluss. Ich habe hoffentlich meine Zeit. Noch gerade. Die Dinge nach dem Wort des Anaxagoras erscheinen und vergehen gemäß der Gerechtigkeit. Ich habe dagegen zu zeigen versucht, dass und warum die Bilder beileibe nicht nur als Computergrafik gemäß der Ungerechtigkeit erscheinen. Wirbeltieraugen trennen zwischen Stäbchen und Zäpfchen als Sensoren für Wassein und Dasein oder umgekehrt, als Sensoren jedenfalls für Bildgenuss und Ereigniskrieg. In Fortspinnung von Time Axis Manipulation dürfte man also auch bei Raummanipulationen, die schon als Titel den überstrapazierten Bildbegriff vielleicht ersetzen könnten, an Dennis Gabor erinnern, der Heisenbergs quantenmechanische Unschärferelation 1946 in nachrichtentechnische Sprachweise übersetzte. Wer nach dem Ort von Bildpunkten fragt, verliert deren Nachbarn aus dem Blick. Wer umgekehrt nach Punktnachbarschaften, das heißt Flächen, fragt, versäumt den Schock, der jeder Bildpunkt sein kann. Wer darüber hinaus begreift, dass sich dieses Dilemma beim Übergang von der Geometrie zur Optik noch einmal potenziert, kommt der Frage, deren Nicht-Antwort Computergrafik ist, schon einigermaßen nahe. Nach diesem Übergang von der bloßen Geometrie zur Optik nämlich, spielen die Raummanipulationen nicht mehr bloß zwischen Oberflächen und Punkten auf ihnen, sondern zwischen Lichtoberflächen und Oberflächenpunkten einerseits, Lichtkörpern und Punkten auf ihnen, Oberflächenpunkten und Punkten auf ihnen andererseits. Mit anderen Worten, Integrale und Differentiale werden zu Funktionen von Integralen und Differentialen. Was auf der rechten Seite der Gleichung steht, hängt von der linken Gleichungsseite ab und umgekehrt. Die computergrafische Gerechtigkeit, wenn es sie denn gäbe, wäre mithin ein Fredholm-Integral der zweiten Gattung. Dies nämlich ist, lerne ich, ein Typ von Integral, dessen unbekannte Funktion sowohl innerhalb wie außerhalb des Integrals auf beiden Gleichungsseiten auftreten kann. Und die wichtigste Anwendung besagten Fredholm-Integrals nach dem schwedischen Mathematiker ist bezeichnenderweise natürlich dort zu suchen, wo es heiß hergeht, zum Beispiel in Genf, in der quantenphysikalischen Partikeldynamik, zu deren Untermenge die Computergrafik langsam zu werden beginnt. 1936, ich meine, das ist auch kein Zufall mit dem Web und dem CERN. 1986, also während erst der Radiosity-Programme den guten alten Raytracern gerade Konkurrenz zu machen begannen, hat ein gewisser Kajiya vom California Institute of Technology die Kühnheit aufgebracht, seine Rendering Equation, seine allgemeine Wiedergabegleichung, physikalistisch anzusetzen. Die Faulheit, die unser aller Teil ist, braucht in Kajiyas Gleichung nur die eine oder andere Menge von Variablen in fiktive Konstanten umzufälschen, um entweder Raytracing oder Radiosity als algorithmische Untermengen oder Idealisierungen abzuleiten. Der Schönheit der Quantenelektrodynamik aber ist mit Faulheit nicht gedient. Im Gegenteil, seit der Rendering Equation schwebt jeder Computergrafik ein Ziel vor, dessen Unerreichbarkeit ihr vielleicht verheißt, dereinst nicht ruhmloser zu enden als Brunelleschis geometrische Linearperspektive. Computergrafik wäre erst dann Computergrafik, wenn sie zu sehen geben könnte, was ungesehen erscheint. Optische Teilmengen, quantenphysikalisch verstreuter Partikeldynamiken. In Heideggers etymologischer Kurzsichtigkeit hieß Phänomenologie, dieses philosophiegeschichtlich wirksamste von Lamberts Zauberworten, legainta phenomena, das Erscheinen des Sammeln. In computergrafischer Weitsichtigkeit braucht solches Sammeln keinerlei Dasein mehr, schon weil sich leuchtende Radiosity-Flächen für die bequemste Projektionsfläche, strahlende Lichtpunkte für den schnellsten Strahlverfolgungsweg entscheiden dürften. Projektile haben die Opposition Subjekt-Objekt zu Grabe getragen. Unsere Augen sind daher nicht nur seit der HS293 und ihren Gruß-Missile-Kindern über die Welt verstreut, unsere Augen dürfen seit Kajiyas Rendering-Equation erwarten, dass die Welt selbst, zumindest unter der Tarnkappe von Mikrochips, eines unsäglichen Tages ihr Bild werfen wird. Legainta phenomena, das Erscheinen des Sammeln, wird dadurch nicht einfacher werden. Danke für das Zuhören. Ja, vielen Dank für den Vortrag, Herr Gittler. Wir haben jetzt Gelegenheit für Rückfragen oder auch für Fragen, die weitergehen, als bloße Rückfragen. Wenn ich das richtig verstanden habe und auf einen noch einfacheren Kern bringen kann, liegt das Problem, das Sie konstruiert haben, ja letztlich darin, dass alle Computer digital funktionieren. Dann haben Sie mehrfach von der Quantenelektrodynamik gesprochen. Wie ich kürzlich im Gespräch mit einem jungen Quantenphysiker gelernt habe, ist im Moment die Entwicklung eines sogenannten Quantencomputers sehr intensiv in Arbeit. Ein solcher Quantencomputer würde ja nicht digital arbeiten, weil bei ihm, nach der Quantenmechanik, ja 0 durchaus 1 sein kann und 1 durchaus 0, ebenso wie 0 und 1 verschieden sein können. Würden Sie meinen, dass, wenn sie mal gelingt, man rechnet in etwa 20 Jahren, so viel ich weiß, ein solcher Quantencomputer das Problem der Berechenbarkeit von Descartes' Glastropfen lösen, und zwar in angemessener Zeit lösen würde, sodass dann alles das einträte, was Sie am Schluss für das Auge skizziert haben? Ich würde Ihnen vollkommen absolut zustimmen und freue mich über diesen Diskussionsbeitrag schon deshalb so ganz besonders, weil, kurz gesagt, die Öffentlichkeit ja immer nur diese in meinen Augen vollkommen fiktive und im Grunde gar nicht drohende Verschmelzung von menschlichem Körper und Silizium-Hardware sich fantasiert als die Zukunftsentwicklung der Technologie, wohingegen die reale Technik sich viel, viel mehr an Quantencomputern interessiert zeigt und auch in Edinburgh eben an Photonencomputern, die eventuell tausendmal schneller sein können, weil die Elektrizität in Leitern ja extrem langsam fließt. Also es scheint mir in beiden Fällen vom Modell her eine merkwürdige, ein neuer Physikalismus einzutreten, den ich sehr begrüßen würde. Wenn Quanteneffekte selbst, Tunneleffekt und so weiter, etwas modellieren, was auf der anderen Seite wieder letztlich nur nach Feynman als durch Quanteneffekte beschreibbar ist, die Anisotropie von Katzenfällen und so weiter, dann würde wirklich eine ganz andere Nähe entstehen als bei dieser letztlich doch aus der Bürokratie und Schreibmaschinenwelt übernommenen von Neumann oder Turing Architektur. Und dasselbe würde für mögliche Photonencomputer gelten, vor allem was solche bildanalytischen Verfahren wie das Grundverfahren, Fourier-Analyse oder auch Wavelet-Analyse angeht. Die Physiker erzählen mir, also heute, um fast Fourier-Transform zu machen, da braucht man eben 2x1024 Rechendurchgänge durch eine zweidimensionale Matrix. Und wenn man aber jetzt einfach, wenn man sich vorstellen könnte, schon eine etwas unsaubere Glasscheibe wäre das Modell eines Photonencomputers, dann würde einfach das Licht, das parallel in aller Breite durch diese Glasscheibe fällt und dann jenseits der Glasscheibe auf eine Spiegelfläche, auf eine Auffangfläche fiele, wäre bereits eine eigene Fourier-Analyse in 0, nichts Zeit. Ich denke, beide Modelle haben etwas miteinander zu tun, wobei die Quantencomputer-These, die das darüber hinaus Spannende hat, dass eben offenbar der Satz vom ausgeschlossenen Dritten dann nicht mehr gelten wird. Aber dazu kann ich mich nicht äußern. Ich danke Ihnen für den Hinweis. Sonst noch Fragen? Also vielleicht dann doch eine Nachfrage gerade zu dem, dann würden diese quantenphysikalischen Modelle zugleich auch das Ende des digitalen Zeitalters markieren. So hart kann man es nicht sagen. Es ist wie, also können Sie es besser erklären? Es ist nicht die Abschaffung des Digitalen. Es ist einfach nur, mehrere unterschiedliche digitale Prozesse liegen gleichzeitig übereinander, überlagern sich. Und die erste Aufgabe, die gelöst worden ist, laut FAZ vor 3 Wochen oder so, die Faktorisierung der Zahl 4, glaube ich, dass nämlich 4 2x2 ist, war ja eigentlich ein ziemlich digitales Problem. Ich bezweifle, dass ich es erklären kann. Ich kann vielleicht an das anknüpfen, was Sie am Schluss gesagt haben. Der logische Knackpunkt ist wahrscheinlich tatsächlich die in der Quantenmechanik ja stattfindende Außerkraftsetzung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten. Und damit werden, stelle ich mir vor, Rechenoperationen parallel, die jetzt hintereinander geschaltet sind. Und wenn das möglich wird, kann man das natürlich einerseits erklären, nicht als ein Ende der Digitalisierung, sondern eher im Gegenteil, sagen wir mal, als eine Globalisierung der Digitalisierung, die sich nämlich parallelisiert, simultan ausbreitet. Und die haben natürlich die Rechenzeiten, die für gewisse Probleme ja heute so angesetzt sind, dass die die Lebensdauer des Universums übertreffen, zurückdatieren würden auf ein, ich weiß nicht, gerade auf ein Kaffeepausenmaß, aber mindestens auf ein menschliches Maß. Das ist, soweit ich das verstanden habe, die Aussicht und das, was spannend ist an diesen Dingen. Weitere Fragen? Aber wenn Sie noch gerne weitere Fragen, auch Kritiken, vernichtende. Ich wollte noch mal unterstreichen, ist das war also, was, wie Sie das jetzt gesagt haben, also wenn man das so als Lehre jetzt für Ihr Symposium vielleicht rausdestillieren könnte, dass eben diese strukturelle, simultane Parallelität, die das Bild ist, die es nicht erst noch generieren muss als Bild, dass das einfach das Problem ist, an dem diese paar vorgeführten Algorithmen knacken, dann hätte man einen zwar sehr formalen Bildbegriff, aber der würde sich wirklich wirksam und auch in die Zukunftssprachen, in die formaleren Sprachen übersetzbar, gegen Phänomene wie Klang und dergleichen schön abgrenzen lassen. Das war der Versuch, also zum Symposium zu reden und nicht nur aus der eigenen Hobbykiste, denn ich gebe natürlich zu, dass ich beide Sorten von Programmen gerne schreibe. Ja, sonst würden wir überleiten in die Pause. Und es würde mich sehr freuen, Sie um 17:50 wieder hier begrüßen zu dürfen zur Podiumsdiskussion mit Michael Schindhelm.